Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Bei klarem Wetter wölbt sich ein endloser Himmel über der stillen Landschaft der Orkney-Inseln. Sanfte Hügel wechseln ab mit Wasserflächen, auf denen das Sonnenlicht glitzert. Nirgendwo steht Wald. Soweit das Auge reicht, ist alles klar und hell. Das Geheimnis schlummert unter der Erde. Am Ness von Broadgar fühlt man sich im Herzen der Landschaft. Die Hügel rundum bilden ein gewaltiges, natürliches Amphitheater und wir stehen in seinem Mittelpunkt. Wir sind hier auf einem Streifen Land, der zwischen zwei Seen eingeklemmt ist, dem Loch von Stinnes und dem Loch von Harry. Und das war vor 5000 Jahren ein bedeutender Ort. Nick Card leitet die Ausgrabungen im Herzen von Mainland, der größten der Orkney-Inseln, die nördlich von Schottland im Meer liegen. Stolz erläutert er, warum diese Stelle auf dem Ness von Broadgar, dem Landstreifen von Broadgar, vor rund 5000 Jahren etwas Besonderes war. Wenn Sie hier stehen, fällt Ihr Blick auf einige der eindrucksvollsten archäologischen Monumente Europas. Gleich rechts von uns die stehenden Steine von Stinnes. Etwas weiter weg der Hügel von Mayes Howe, das schönste Kammergrab in Europa, und links der Steinkreis von Broadgar. Doch seit der Ness entdeckt wurde, wirken sie nur noch wie Randerscheinungen zu dem, was hier geschah. Inmitten der monumentalen Bauten aus der Jungsteinzeit, die zum Weltkulturerbe zählen, legen Card und seine Kollegen vom Archäologischen Forschungszentrum der Orkneys seit einigen Jahren eine Siedlung von ungewöhnlichen Dimensionen frei. Ebenfalls aus der Steinzeit, vor über 5000 Jahren. Sie haben Grundmauern von mehr als 20 Gebäuden entdeckt, die in einem mächtigen, bis zu 6 Meter breiten Mauerring lagen. Von außen sind die Häuser oval. Im Inneren bilden die Mauern, aus sorgfältig behauenen Sandsteinplatten, jedoch glatte, rechtwinklige Wände. Alle Bauten haben die gleiche Grundform, unterscheiden sich aber deutlich in der Größe. Der monumentalste Bau erreicht eine Grundfläche von mehr als 300 Quadratmetern. Das Mauerwerk war teilweise in gelber, brauner und oranger Farbe bemalt. Das hatten die Ausgräber noch nie gesehen. Am erstaunlichsten aber ist, die aufwendige repräsentative Anlage war nicht dauerhaft bewohnt. Sie diente offensichtlich nicht als gewöhnliche Siedlung. And what this amazing enclosure contained. Was in dieser beeindruckenden Umwallung lag, die Art der Gebäude, haben wir in diesem Ausmaß in Großbritannien nie zuvor gefunden. Die Anlage stammt aus der Jungsteinzeit, dem Neolithikum. Sie wurde etwa 3300 vor Christus begonnen. Die jetzt freigelegten Bauten stammen aus der Endphase der Epoche um 2300 vor Christus. Im Neolithikum begannen die Menschen mit dem Ackerbau, erlernten die Viehzucht und wurden sesshaft. Auf den britischen Inseln haben sich spektakuläre Bauten dieser Epoche erhalten. Kammergräber, Siedlungen und zahllose rätselhafte Kreisanlagen. Die berühmteste ist der Steinkreis von Stonehenge in Südengland. Vor allem bei Ausgrabungen auf den Orkneys und in Stonehenge haben Wissenschaftler in den letzten Jahren verblüffende Entdeckungen gemacht. Die Funde liefern einen neuen Schlüssel zur Deutung der mysteriösen Megalithkreise und ergeben ein neues, vollständigeres Bild des Neolithikums. Eine Anlage wie auf dem Ness von Broadgar kannte man bisher einfach nicht. Die Forscher vermuten, dass sich die Steinzeitleute hier ein repräsentatives Gemeinschaftszentrum errichtet haben. Die Menschen kamen zu bestimmten Zeiten im Jahr her, tauschten Gedanken und Geschenke aus, arrangierten vielleicht Hochzeiten. Und sie kommunizierten hier mit ihren Göttern. Auf dem schmalen Landstreifen, praktisch in der Mitte zwischen zwei Steinkreisen, lag demnach ein religiöses und soziales Zentrum. Die monumentale Größe demonstrierte das Selbstbewusstsein der wohlhabenden steinzeitlichen Gesellschaft auf den Orkney-Inseln. Diese Anlage ist nicht nur in Großbritannien einzigartig. In Mitteleuropa kann man von solcher Architektur aus dem Neolithikum nur träumen. Dort errichteten die frühen Bauern und Viehzüchter alle ihre Bauten aus Holz. Folglich sind Häuser und Heiligtümer längst zerfallen. Archäologen finden bloß noch die Löcher der Stützpfosten, die sich als Verfärbungen im Boden abheben. Auf den Orkney-Inseln dagegen trifft man geradezu auf ein Panorama des jungsteinzeitlichen Lebens. Denn hier konnte man nicht mit Holz bauen, weil es keine Wälder gab. Die Menschen mussten lernen, Bauten aus Stein zu errichten. Und sie fanden auf dem Archipel einen Sandstein vor, der sich so leicht in handliche Platten brechen ließ, dass sie nicht nur ihre Häuser, sondern auch die Einrichtung daraus herstellten. Den besten Eindruck vermittelt das hervorragend erhaltene Dorf Skara Brae, eines der ältesten Monumente der britischen Jungsteinzeit. Wenn Sie eines der Häuser betreten, stoßen Sie links auf eine große Steinkiste und Sie wenden sich nach rechts. Die Herdstelle liegt dann in der Mitte. Ein Hausaltar oder eine Anrichte steht vor Ihnen an der Stirnwand. Rechts finden Sie meist ein größeres Bett, links ein kleineres. Und so sieht es in jedem einzelnen Haus von Skara Brae aus, berichtet die County-Archäologin Julie Gibson. Wer das Dorf an der Westküste der Hauptinsel besucht, stößt auf ein erstaunliches Niveau an Komfort. Zwischen den Gebäuden verliefen gepflasterte Wege, darunter steinerne Abwasserkanäle. Außen um die Bauten schütteten die Menschen eine dicke Hülle aus verrotteten Pflanzen, Mist und Haushaltsabfällen auf, als Schutz vor den scharfen Winden. Eine Hülle, die die Häuser wie Hügel und die Wohnungen wie Höhlen erscheinen lässt. Eine Art tolkienisches Auenland in der Jungsteinzeit. Das Leben der Menschen war offensichtlich durch große Konformität geprägt. Alles war gleich, vom Grundriss der Häuser bis zum tönernen Küchengeschirr. Sie scheinen eine friedliche Gemeinschaft mit starker sozialer Kontrolle gebildet zu haben, in der Individualität kaum eine Rolle spielte. Gordon Child, der berühmte Archäologe aus den 1920er Jahren, hat diese Gesellschaft als egalitär bezeichnet. Die Belege fand er in Skara Brae und in der Siedlung Rinyo auf der Insel Rousey. Child war Kommunist. Er hat ein bisschen die Zeiten verherrlicht, in denen alle Menschen zufrieden und gleichgestellt waren. Die neuen Forschungen ergeben jedoch ein differenzierteres Bild. Die Häuser auf dem Ness von Brodgar wurden zwar nach einem einheitlichen Muster konstruiert, ovaler Grundriss, Trennwände im Inneren, in der Mitte die Herdstelle, aber in Details unterscheiden sich die Gebäude, vor allem in der Qualität des Mauerwerks und in der Größe. Es wirkt, als wäre jedes Haus von einer anderen Gruppe, vielleicht einer anderen Familie, errichtet worden, die sich eben doch ein bisschen von ihren Nachbarn abheben wollte. Dasselbe Phänomen kann Nick Card auch am Steinkreis von Brodgar zeigen, der ein Stück weiter westlich zu sehen ist. Von der Kuppe eines flachen, mit Heide bewachsenen Hügels ragen 27 Stelen aus verwittertem Sandstein in den Himmel. Alle sind zu hohen, schlanken Platten behauen. Aber sie sind nicht gleich groß. Sieht man genauer hin, erkennt man auch Unterschiede in der Qualität der Bearbeitung. Und die Steine kommen von verschiedenen Ecken der Insel, ergänzt Card. Das kann kein Zufall sein. Verschiedene Gemeinschaften haben ihre eigenen Steine aufgerichtet. Es war wie ein Wettbewerb. Wer bringt den größten Stein? Wer mobilisiert die meisten Arbeiter? Wer kann sie ernähren? Das war keine egalitäre Gesellschaft mehr, sondern eine Konkurrenz, die schließlich zur Entstehung von Hierarchien führte. Die Schlussfolgerung der britischen Wissenschaftler: aus der sozialen Konformität, die Gesellschaft um die Mitte des Neolithikums prägte, entwickelten sich allmählich Konkurrenzdenken und Individualität. Die aktuellen Ausgrabungen verändern unser Bild von der britischen Jungsteinzeit grundlegend. Alison Sheridan, Archäologin und Kuratorin im Schottischen Nationalmuseum in Edinburgh, erklärt enthusiastisch: We are busy ripping up our textbooks right now and writing new textbooks. Wir sind gerade dabei, unsere Lehrbücher zu zerreißen und neue zu schreiben. Viele alte Gewissheiten stehen auf einmal in Frage. War die konformistische Steinzeitgemeinschaft, wie sie das Dorf Skara Brae repräsentiert, wirklich gewaltfrei und friedfertig? Sheridan selbst hat eine neue Deutung für eine Gruppe rätselhafter Fundobjekte entwickelt, die auf den Orkneys typisch sind. Etwa faustgroße Steinkugeln, manche mit einer massiven Spitze, einige mit Noppen bedeckt, andere einfach nur glatt poliert. Wir sehen hier drei sehr merkwürdig geformte Steinbrocken. Einer davon kommt aus Scarabray. Fachleute haben lange darüber nachgedacht, wofür diese Steine wohl waren. Und ich glaube, es waren sehr ausgefallene Waffen. Man kann sie in die Faust nehmen und jemandem damit einen bösen, schmerzhaften Schlag auf den Kopf versetzen. Dass auf den Orkneys jetzt erstmals farbige Hauswände gefunden wurden, wirkt geradezu symbolisch. Das blasse, alte Bild der Jungsteinzeit wandelt sich zu einem bunteren, vielfältigeren. Auf den Orkney-Insel ernährten die fruchtbaren Böden Mensch und Vieh so gut, dass die Gesellschaft Ressourcen hatte, um aufwendige Architektur zu errichten. Man pflasterte Wege, baute Abwasserkanäle und konstruierte zum Beispiel auch die steinerne Grabkammer von Mace Howe, in die genau zur Wintersonnenwende die Strahlen der Morgensonne fallen. Die Menschen, die diese Gräber und das Ritualzentrum auf dem Ness von Brodgar bauten, waren extrem dynamisch und innovativ. Sie begründeten eine eigene Kultur. Manche Menschen gingen auf Reisen und ließen sich von den Ideen fremder Gemeinschaften inspirieren. Die Grabanlage von Mace Howe wurde offenbar nach einem Vorbild in Irland konzipiert. Der Stil des typischen Tongeschirrs der Orkneys, die Rillenkeramik, verbreitete sich bis in den Süden Englands. Und die Häuser von Scarabray dürften Vorbild für die kürzlich entdeckte Siedlung von Durrington Walls bei Stonehenge gewesen sein. Durrington Walls. Es sind die ersten neolithischen Wohnbauten, die Archäologen im Umland von Stonehenge freigelegt haben. Um den Besuchern der berühmten Anlage einen Eindruck vom Alltag der Epoche zu vermitteln, wurden einige dieser Bauten am Eingang von Stonehenge nachgebaut. Die kleinen, runden Häuser haben Wände aus hölzernem Flechtwerk mit Kalkputz und ducken sich unter tief herabhängende Reetdächer. Im waldreichen England sparten sich die Menschen die Mühe mit dem Steinbau und errichteten ihre Gebäude aus Holz. Auch viele der mysteriösen Kreisanlagen, in Großbritannien Henge-Monumente genannt, wurden hier in Holz ausgeführt. Hölzerne Pfosten stehen in unterschiedlicher Anordnung in einem weiten Kreis, der von einem niedrigen Wall und einem Graben begrenzt ist. Die steinernen Pfeiler von Stonehenge dagegen sind etwas Besonderes. Das Monument, das wir heute vor uns sehen, wird von den mächtigen Sarsensteinen dominiert, die oben durch querliegende Decksteine verbunden sind. Diese Konstruktion wurde vor rund 4500 Jahren errichtet. Da hatte das Gelände bereits eine lange Geschichte. Schon vor rund 5000 Jahren haben Steinzeitleute den Bau der Anlage begonnen und durch Graben und Wall einen Kreis abgegrenzt, berichtet Dr. Nicola Snashel. Sie ist Archäologin beim gemeinnützigen National Trust, der in Großbritannien viele Denkmäler betreut, und engagiert sich außerdem in der Stonehenge-Forschung. An Details der Sarsensteine kann sie zeigen, dass die Menschen eigentlich gewohnt waren, mit Holz zu bauen. Wenn Sie die Steine genauer ansehen, auf denen keine Decksteine mehr liegen, erkennen Sie obendrauf einen kleinen vorstehenden Knubbel. Das ist ein Teil einer Verzapfung. Auf der anderen Seite, unter dem Boden des Decksteins, war dann ein entsprechendes Loch. Das ist verblüffend, denn diese Verzapfungen kennt man eigentlich aus dem Holzbau. Vielleicht haben die Erbauer eine Technik in Stein nachgeahmt, die sie normalerweise mit Holz verwendeten. And usually they had made in wood. Warum errichteten die Steinzeitleute manche Kreisbauten aus Holz und andere aus Stein? In Stonehenge machten sie sich die Mühe, die Sarsensteine, große, harte Sandsteinblöcke, aus einem rund 30 Kilometer entfernten Steinbruch zu holen. Die Blausteine, die im Inneren des Kreises aufgestellt waren, schafften sie sogar über 240 Kilometer aus einem Basaltvorkommen in Wales herbei. Dann begannen sie, die Blöcke mühsam in glatte Form zu behauen und schließlich richteten sie sie auf. Das hätte man mit Holz viel einfacher haben können. Ein Kreisbau aus Stein muss also eine andere Bedeutung gehabt haben als eine Anlage aus Holz. Vermutlich diente er zur Verehrung der Vorfahren. Dr. Joshua Pollard, Archäologe an der Universität Southampton und ein führender Forscher im kürzlich abgeschlossenen Stonehenge Riverside-Projekt, Stein ist dauerhaft. Menschen wollen damit etwas Dauerhaftes schaffen. Etwas, das weit über ein einzelnes Leben hinaus Bestand hat. Und im Ahnenkult gilt die Welt der Vorfahren eben als dauerhaft, stabil, ewig. Die Welt der Lebenden dagegen ist vergänglich. Gerade für die Menschen der Jungsteinzeit war das eine fast alltägliche Erfahrung. Die Kindersterblichkeit war hoch, die Lebenserwartung dürfte bei maximal 35 Jahren gelegen haben. Auch ihre Häuser aus Flechtwerk und Reetdächern waren nicht sehr dauerhaft. Im Gegensatz dazu standen die Wohnstätten der Vorfahren, die Steinkreise. Wir haben dafür auch sehr konkrete Belege. Bedenken Sie nur, wie viele menschliche Knochen hier zutage gekommen sind. Stücke von einzelnen, unverbrannten Knochen, vor allem aber eine Menge Leichenbrand. Also bestand eine sehr enge Beziehung zwischen den Toten und dem Monument. Ganz anders die Kreisbauten mit Holzpfosten. Ausgrabungen brachten darin oft Tierknochen und Scherben von Kochgeschirr ans Licht. Offenbar wurden sie für Gelage und Versammlungen genutzt. Pollard und seine Kollegen bezeichnen daher Kreisanlagen aus Holz als Bauten für die Lebenden und die Steinkreise als Häuser für die Ahnen. Die Deutung der Kreisbauten in Deutschland ist viel schwieriger. Archäologen finden zwar viele Reste hölzerner Anlagen, aber Steinkreise sind völlig unbekannt. Deutsche Wissenschaftler diskutieren vor allem über die astronomische Funktion der Bauten, weil deren Zugänge vielfach auf den Lauf der Gestirne ausgerichtet sind. Das könnte allerdings auch ein Hinweis auf einen Ahnenkult sein. Steinzeitleute setzten die Wohnstätten ihrer Toten häufig in Beziehung zu den Himmelserscheinungen. Denn was konnte ihnen dauerhafter erscheinen als der Gang der Gestirne? Sonne und Mond gehen jeden Tag auf und unter. Sie ziehen im immer gleichen Rhythmus über den Himmel, über Tage, Monate, Jahre. Sie wirken zeitlos und unvergänglich, wie die Welt der Ahnen. Darum konstruierten die Menschen auf den Orkneys den Grabhügel von Mace Howe so, dass das Licht der aufgehenden Sonne zur Wintersonnenwende in die Grabkammer fiel. Und in Stonehenge zeigt Nicholas Nashel, dass der Steinkreis ebenfalls auf die Sonnenwende ausgerichtet ist. Wenn wir hier rübergehen, kann ich es Ihnen zeigen. Von einem Durchgang durch den Kreis führt die Stonehenge Avenue in die Wiesen hinein. Eine schnurgerade Sichtachse, die die Steinzeitleute durch Gräben und kleine Wälle markiert haben. Wenn wir im Neolithikum hier zur Sommersonnenwende gestanden hätten, hätten wir die Sonne gerade vor uns aufgehen sehen. Blickten die Steinzeitleute aber zur Wintersonnenwende in die entgegengesetzte Richtung, sahen sie die Sonne zwischen zwei Blöcken des inneren Steinkreises untergehen, auf genau derselben Achse. Der Ort muss auf die frühen Bauern magisch gewirkt haben. Im Lauf von mehr als 1000 Jahren formten sie die gesamte Umgebung von Stonehenge in eine Rituallandschaft um. Weiter draußen in der Landschaft, jenseits der Avenue, liegt ein anderes Monument der Vorzeit, das noch älter ist als die Kreisanlage. Es zieht sich vom Gipfel der Hügelkette rechts den ganzen Weg hinüber bis zur Hügelkette links. Man nennt es den Stonehenge Cursus. Der Cursus diente vermutlich als eine Art Prozessionsstraße. Gut 3 Kilometer weit führte er auf Hügel hinauf, in Täler hinunter und einmal sogar durch einen Fluss. Manche Wissenschaftler meinen, dass diese rituelle Aneignung der Landschaft mit dem Kern des Neolithikums zusammenhängt. Indem die Menschen begannen, regelmäßig zu säen und zu ernten, eigneten sie sich das Land an. Also zogen sie auch quer durch die Landschaft, um den übernatürlichen Kräften zu danken, die ihnen fruchtbare Böden, Licht und Wärme schenkten, ihre Lebensgrundlage. Die Landschaft um Stonehenge vermittelt eine Ahnung von der Religiosität der Epoche vor rund 5000 Jahren, dem Kult der Vorfahren und der Verehrung der übernatürlichen Kräfte, die sich in den Gestirnen und der Landschaft manifestierten. Zugleich bezeugt Stonehenge den Untergang der neolithischen Kulturen. Die letzte, größte Ausbaustufe in Stonehenge, der Kreis mit den mächtigen Sarsensteinen, entstand vor etwa 4500 Jahren in einem gewaltigen Arbeitseinsatz. Experimente haben ergeben, Um einen Steinblock zu einer gleichmäßigen Stele zu behauen, waren 10 Menschen 10 Jahre lang beschäftigt. Zur selben Zeit brachten aber Reisende aus Mitteleuropa bereits Äxte aus Kupfer und Schmuck aus Gold mit auf die britischen Inseln. Die Ära der Metallverarbeitung brach an. Joshua Pollard: Die große neolithische Bautradition endet, weil neue Verbindungen zum Kontinent entstehen. Neue Formen der materiellen Kultur tauchen auf, etwa die Glockenbecherkeramik, die Fähigkeit zur Metallverarbeitung verbreitet sich und das Individuelle bekommt größere Bedeutung. Autorität geht jetzt mehr von einzelnen Individuen und ihren Leistungen aus. Mit der neuen Technologie entstanden neue Werte, ein neuer Glaube, ein anderes Sozialsystem. Die alte, lange bewährte Ordnung der Steinzeitmenschen war in Frage gestellt. Es wirkt so, als ob die Menschen auf die Veränderung, die neuen Kulturen, die neuen gesellschaftlichen Werte reagierten, indem sie einen letzten dramatischen Versuch unternehmen, die alte Ordnung wiederherzustellen. Sie steckten unheimlich viel Energie in den Bau von Monumenten, die größer waren als alles, was man je gesehen hatte. Genau diese Entwicklungen lassen Verbindungen zwischen der Anlage von Stonehenge und Funden auf den Orkney-Inseln vermuten. Die Ausgrabungen dort deuten auf ein ähnliches Phänomen hin. In den Häusern am Ness of Brodgar, dem repräsentativen Versammlungszentrum, muss in derselben Zeit ein riesiges Festmahl stattgefunden haben. Viele hundert Rinder wurden dafür geschlachtet, ein Großteil des Viehbestands. Und dann begannen die Menschen, die kunstvollen Bauten zu zerstören. Freiwillig offenbar, den Spuren von Kämpfen fehlen. Es scheint, als wussten die Steinzeitmenschen, dass ihre alte Welt untergehen würde. Mit einem letzten sinnlosen, aber spektakulären Aufbäumen zelebrierten sie den Abschied von ihrer Kultur. Sie hörten Die Orkneys, Schlüssel zum Stonehenge-Rätsel, eine Sendung von Matthias Henjes. Gesprochen haben Marlin Reichert, Heinz Peter und Friedrich Schloffer. Technik Roland Böhm, Regie Frank Halbach, eine Sendung von Radio Wissen.